Der Anschlag veränderte die öffentliche Wahrnehmung des Themas nachhaltig. Seine Hintergründe aber blieben undurchsichtig. Viele Fragen zum Attentäter Timothy McVeigh, einem hochdekorierten Golfkriegssoldaten, der nach eigener Aussage nach seiner Rückkehr aus dem Krieg zu einer geheimen Spezialtruppe der Armee gehörte und als Spitzel im Auftrag des Militärs die Neonazi-Szene unterwandern sollte, blieben ungeklärt. Die ursprünglich ermittelte Spur zu weiteren Tätern wurde nicht weiter verfolgt. Kurz nach dem Anschlag im Juni 1995 verfügte Clinton eine Antiterror-Sonderdirektive, die alle Behörden auf die neu erklärte Terrorgefahr einschwor. Die USA hätten zukünftig keine höhere Priorität, als Terroristen vom Zugriff auf biologische und andere Massenvernichtungswaffen abzuhalten. Entsprechende Notfallpläne sollten überprüft und getestet werden. Die wichtigsten Ministerien sowie CIA und FBI hatten dem Präsidenten fortan jährlich einen gemeinsamen Antiterror-Bereitschaftsplan vorzulegen. Terrorismus entwickelte sich zum Hauptthema der Regierung. In den folgenden Monaten und Jahren wurde diese Ausrichtung der Politik mit vielen Maßnahmen immer weiter verfestigt. Studien wurden in Auftrag gegeben, Konferenzen abgehalten, Anhörungen im Parlament veranstaltet. 1997 warnten die beiden Politstrategen James Woolsey, Ex-Chef der CIA, und Joseph Nye, Ex-Staatssekretär im Pentagon und Erfinder des Begriffs Soft Power, in einem großen Zeitungskommentar unter der Überschrift »Sich gegen den unsichtbaren Feind verteidigen«. Die Zerstörung des Bundesgebäudes in Oklahoma City und der Bombenanschlag auf das World Trade Center in New York haben die Amerikaner schockiert. Aber diese Tragödien wären noch viel schlimmer gewesen, wenn nukleare, biologische oder chemische Stoffe im Spiel gewesen wären. Dass dies in der Zukunft der Fall sein wird, halten wir für immer wahrscheinlicher, nachdem wir ein Jahr lang für die Regierung eine Untersuchung geleitet haben. Terroristen überall auf der Welt haben leichteren Zugang zu Anthrax, Rizin oder Sarin als zu nuklearem Material. Bisher haben wir Glück gehabt, aber wir sollten nicht auf ein weiteres Pearl Harbor warten, um uns die Tatsache bewusst zu machen, dass es keine größere Bedrohung für unsere Sicherheit gibt als Terrorismus mit Massenvernichtungswaffen. In den letzten Jahren ist ein neuer Typus von Terroristen aufgetaucht, die weniger ein politisches Ziel verfolgen und sich mehr auf Vergeltung oder Ausrottung dessen konzentrieren, was sie für böse halten. Ihre Motive gründen oft in einer verzerrten Form von Religion, die erstrebten Belohnungen liegen in einer jenseitigen Welt. Dieser Text, der stellvertretend für die damals etablierte Antiterror-Kampagne einer militärischen und politischen Elite steht, enthielt eine Reihe untergründiger Botschaften. Zum einen rührte man mit dem Stichwort Pearl Harbor an ein nationales Trauma der Verwundbarkeit und Schutzlosigkeit, das in vielen Amerikanern tiefe Emotionen weckte. Zum anderen charakterisierten die Autoren den neuen Feind als gesichtslos, Shadow Enemy, irrational, verblendet und voller Todessehnsucht. Daraus folgte logisch, dass man mit diesem Feind nicht in Verhandlung treten konnte, was seine Bedrohlichkeit noch steigerte. Der namenlose bioterroristische Feind schien das Böse schlechthin zu verkörpern. Im gleichen Jahr hielt US-Verteidigungsminister William Cohen im landesweiten Frühstücksfernsehen eine handelsübliche Packung Zucker in die Kamera und brachte mit dem Wort Anthrax die bis dahin gut gelaunten TV-Moderatoren zum Schweigen. Wenn Saddam Hussein diese Menge an Anthrax über einer Stadt wie Washington versprühen würde, wäre mindestens die Hälfte der Einwohner tot. Nur ein Atemzug und sie sterben wahrscheinlich in 5 Tagen. Die angstmachende Aktion diente auch zur Werbung für ein geplantes Regierungsprogramm. Alle mehr als 2 Millionen US-Soldaten verpflichtend, gegen Anthrax impfen zu lassen, was dann nur teilweise umgesetzt wurde. Viele Soldaten berichteten von schweren Nebenwirkungen. Die Autorin Maureen Dowd kommentierte zu Cohens Fernsehauftritt mit einer Zuckerpackung damals sarkastisch: »In einer Zeit, wo sich die Leute mehr um Aktien als um Politik kümmern, hat die Vorstellung, dass Washington verschwinden könnte, es wieder relevant gemacht. Plötzlich tauchen Ängste auf, irakische Flugzeuge könnten den Tod aufs Einkaufszentrum regnen lassen und die Hauptstadt würde zu einem weiteren Nagasaki. Es war ein Zeitsprung in die Tage der Bombenbunker und der Anweisung, unter den Schreibtisch zu kriechen, sobald die Atombombe einschlägt. Zugleich arbeiteten staatliche Forscher selbst im Geheimen an den bösartigsten Biowaffen. Die CIA entwickelte ab 1997 im Rahmen des Programms Clear Vision eine Bakterienbombe und untersuchte, wie genau die Krankheitserreger sich bei deren Einsatz verbreiten würden. Der Militärgeheimdienst DIA begann im gleichen Jahr damit, eine gentechnisch aufgerüstete Variante des tödlichen Anthrax-Bakteriums zu fabrizieren, Project Jefferson, was so geheim war, dass nach Aussage von Beteiligten selbst das Weiße Haus darüber wahrscheinlich im Unklaren gelassen wurde. Als diese Biowaffenentwicklung später in der Presse enthüllt wurde, erklärte eine Sprecherin des Pentagons, das Projekt befände sich vollkommen im Einklang mit der UN-Biowaffenkonvention, da die Forschung rein defensiven Charakter hätte. Parallel starteten hinter den Kulissen erste Übungen, um zu testen, wie die Regierung auf einen bioterroristischen Angriff reagieren würde. Im Frühjahr 1998 trafen sich dazu 40 Vertreter verschiedenster Behörden in Washington. Es wurde konkret. Dem durchgespielten Szenario zufolge hatten Terroristen in Kalifornien einen modifizierten Pockenvirus verbreitet, für den es keine Behandlungsmöglichkeiten gab. Im Zuge der sich rasch ausbreitenden fiktiven Epidemie und dem Streit um Verantwortlichkeiten unter den beteiligten Behörden brach rasch Panik aus. Das Fazit des Tests: Man war schlecht vorbereitet und daher hochgefährdet. Die New York Times berichtete davon in alarmistischem Tonfall auf Seite 1. Übung zeigt, dass die USA nicht fähig sind, die Bedrohung durch Biowaffen zu bewältigen. Das war die Botschaft, die in der Folge immer wieder aufs Neue verbreitet wurde. Auch der Präsident selbst musste den Eindruck erhalten, in Gefahr zu schweben. Im Sommer 1998 ließ das FBI verlauten, Terroristen aus Texas hätten angekündigt, Clinton mit einer Biowaffe töten zu wollen. Im gleichen Jahr unterzeichnete Clinton weitreichende Anordnungen, wonach einerseits der Posten eines nationalen Antiterror-Koordinators geschaffen wurde und zum anderen alle wichtigen Behörden Pläne zum Schutz der kritischen Infrastruktur entwickeln sollten, und zwar in Form von Public-Private Partnerships, also unter Beteiligung privater Unternehmen. Der verkündete Antiterrorkampf eröffnete zahlreiche neue und gewinnbringende Geschäftsfelder. Zunehmend gewann auch der außenpolitische Aspekt an Bedeutung. 1997 wurde das Project for the New American Century, das Projekt für das neue amerikanische Jahrhundert, gegründet, eine Lobbyorganisation, die erheblichen Einfluss darin entfaltete, für eine aggressivere Außenpolitik und mehr Rüstung zu werben. Die Gruppe, darunter viele Ex-Mitglieder der Regierung Reagan, die in der Clinton-Zeit im Wartestand ausharrten, unter George W. Bush aber bald erneut Führungsaufgaben übernehmen mussten, erklärte als ihr Hauptziel die maßgebliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben, um einer globalen Verantwortung gerecht werden zu können. 1998 schrieben die Initiatoren einen Brief an Präsident Clinton, in dem dieser gedrängt wurde, die irakische Regierung unter Saddam Hussein von der Macht zu entfernen, was ein schwieriges, aber notwendiges Vorhaben sei, bei dem man Clinton volle Unterstützung zusicherte. Begründet wurde die Forderung zum Putsch oder Krieg mit Saddams Massenvernichtungswaffen, insbesondere den chemischen und biologischen, deren Existenz man zwar nicht beweisen, aber eben auch nicht ausschließen könne. Der Brief, unterzeichnet von fast 20 politischen Schwergewichten, darunter dem schon genannten Ex-CIA-Chef James Woolsey sowie dem zukünftigen Vizepräsidenten Dick Cheney, ließ sich als kaum verhüllte Drohung an Clinton auffassen. Schwenkte er nicht auf den gewünschten Kriegskurs ein, würde er eine mächtige Allianz gegen sich haben. Die Aufforderung erreichte Clinton in einer besonders heiklen persönlichen Lage im Januar 1998, nur wenige Tage nachdem der Lewinsky-Skandal, Clintons Sexaffäre mit seiner Praktikantin Monica Lewinsky, in den Medien losgebrochen war. Der Präsident kam der Lobbygruppe rasch entgegen. Die erfolgreich verlaufenden Verhandlungen der UN-Waffeninspekteure mit dem Irak wurden von den USA sabotiert. Und noch im gleichen Jahr ein mehrtägiger Bombenangriff auf das unter den Wirtschaftssanktionen bereits schwer leidende Land befohlen. Diese Episode war ein Vorläufer des Irakkriegs von 2003. Das Project for the New American Century lancierte bald darauf die Studie Rebuilding America's Defenses. Strategy, Forces and Resources for a New Century. Die Verteidigung Amerikas neu aufbauen. Strategie, Kräfte und Ressourcen für ein neues Jahrhundert. Das 90-seitige Papier erschien im September 2000, mitten im Präsidentschaftswahlkampf, der damals zwischen Clintons Vize Al Gore und dessen Herausforderer George W. Bush ausgefochten wurde. Ziel der Studie war es, der nächsten Regierung, egal ob nun unter Gore oder Bush, zu erklären, dass man das Militär radikal umbauen und die Ausgaben für Rüstung, insbesondere für neue Waffenforschung, dringend erhöhen müsse, um auch in den kommenden Jahrzehnten noch die Nummer eins in der Welt bleiben zu können. Das Papier strotzte vor militärischen Machtfantasien und stammte aus der Feder von Thomas Donnelly, einem ehemaligen leitenden Beamten im Verteidigungsausschuss des US-Parlamentes und späteren PR-Berater des Rüstungskonzerns Lockheed Martin. Eine Randnotiz: Donnelly offenbarte später sein Doppelleben, im Geheimen als Frau gelebt zu haben. 2018 vollzog er eine öffentliche Verwandlung in Giselle Donnelly und lebt seither offen bekennend in einer sadomasochistischen Beziehung mit einer Ex-Offizierin der US-Marine. Donnellys Studie ist oft zitiert worden, da darin ein Jahr vor 9/11 zu lesen war, dass ein katastrophales und beschleunigendes Ereignis, wie ein neues Pearl Harbor, die empfohlene radikale Reform des Militärs wesentlich erleichtern würde. Außerdem hieß es dort mit Blick auf die Zukunft: Die Kunst der Kriegsführung in der Luft, zu Lande und zu Wasser wird ganz anders sein als heute und der Kampf wird sich wahrscheinlich in neuen Dimensionen abspielen. Im Weltraum, im Cyberspace und vielleicht auch in der Welt der Mikroben. Fortgeschrittene Formen der biologischen Kriegsführung, die auf bestimmte Genotypen zielen können, könnten die biologische Kriegsführung aus dem Reich des Terrors in ein politisch nützliches Werkzeug verwandeln. Da in der Diskussion und Erstellung dieser Studie auch ein halbes Dutzend hochrangige Offiziere des US-Militärs mitgewirkt hatten, war davon auszugehen, dass solche Gedanken in diesen Kreisen durchaus erwogen wurden. Tatsächlich hatte einer der führenden Biowaffenexperten des US-Militärs 1995 ein Strategiepapier verfasst, in dem es hieß: Biologische Waffen sind die einzigen Massenvernichtungswaffen, die sich im gesamten Konfliktspektrum verwenden lassen. Werden biologische Waffen unter der Tarnung einer räumlich begrenzten oder natürlich auftretenden Seuche benutzt, lässt sich ihr Einsatz glaubwürdig abstreiten. Unter diesem Aspekt bieten sie mehr Einsatzmöglichkeiten als Atomwaffen. Sie können unter dem Deckmantel natürlicher Ereignisse außerhalb von Kriegen eingesetzt werden, sowie im offenen Kampf gegen Lebewesen aller Art, Menschen, Tiere oder Pflanzen. Biologische Kriegsführung sollte nicht verengt auf das Töten oder Krankmachen von Menschen betrachtet werden. Das Potenzial, schwere wirtschaftliche Verluste und in der Folge politische Instabilität auszulösen, verbunden mit der Möglichkeit, den Einsatz glaubwürdig abstreiten zu können, übertrifft die Möglichkeiten jeder anderen bekannten Waffe. Der Autor Robert Cadillac, ein vormaliger Offizier der Spezialkräfte und Biowaffeninspektor des US-Militärs im Irak, wollte diese Beschreibung als Warnung vor möglichen Plänen bösartiger Feinde der USA verstanden wissen. Dass er in seinem Papier mehrfach die Möglichkeit zur glaubwürdigen Leugnung eines solchen verdeckten Waffeneinsatzes betonte, machte aber zumindest hellhörig. Cadillac gelang später eine steile Karriere. 2007 wurde der Militär unter Präsident George W. Bush zum Chefberater der Regierung für Biodefense, 2017 dann zum Staatssekretär für Notfallmanagement im Gesundheitsministerium. Dort schanzte er einem Pharmaunternehmen, dem er zuvor als Berater gedient hatte, einen 2 Milliarden Dollar schweren Vertrag über die Lieferung eines Pockenimpfstoffs zu. In der Corona-Pandemie ist er heute einer der leitenden Krisenmanager der amerikanischen Regierung. Festzuhalten bleibt: Die Themen Terrorismus und Biowaffen wurden in den 1990er Jahren mit erheblichem Aufwand und großer Konsequenz zu einem politisch nutzbaren Werkzeug geformt und füllten fortan die argumentative Lücke, die durch das Verschwinden des Kommunismus entstanden war. Der große Feind in Moskau wurde durch viele kleine Schurken und gesichtslose Bioterroristen ersetzt, die man im Interesse der allgemeinen Sicherheit in Schach zu halten hatte. Was gleich blieb, war das grundlegende Prinzip, die Bevölkerung in Angst zu versetzen, um politischen Handlungsspielraum zu gewinnen.